is a myth that rape is an inevitable part of conflict. There is nothing inevitable about it. It is a weapon of war aimed at civilians. It has nothing to do with sex, everything to do with power. Es ist ein Mythos, dass Vergewaltigung ein unvermeidbarer Teil von Kriegen ist. Nichts daran ist unvermeidbar. Sie ist eine Kriegswaffe, die auf Zivilisten gerichtet ist. Sie hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit Macht. Rape is a cruel weapon of war that is as devastating as any bullet. Vergewaltigung ist eine grausame Kriegswaffe. So verheerend wie eine Kugel, so zerstörerisch wie jede Bombe. Sie richtet bei den Opfern und ihren Familien schwere Verwüstungen an. Sie zerstört die Kommunen. Sie untergräbt Sicherheit, Versöhnung und Entwicklung. Jede Nacht haben sie andere geholt. Vergewaltigung als Kriegsstrategie. Ein Feature von Mechthild Müser. Milan Simic, Radislav Kristic, Miroslav Bralo, Dragan Zelenovic, Dragojub Kunarac, Razim Delic. Namen von Männern, die im Bosnienkrieg Mädchen und Frauen vergewaltigt haben. Verurteilt vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. Manche der Täter sind noch im Gefängnis, andere wieder frei. Sie leben in Bosnien, Serbien, Russland, den USA und anderswo auf der Welt. Naveče uglavnom bi dešavala se ta seksualna zlostavljanja ili silovanja. Meist wurden wir nachts vergewaltigt. Wir Frauen waren in zwei Räumen über dem Restaurant untergebracht. Tagsüber wurden hier Gefangene aus dem Lager verhört. Bevor wir uns zum Schlafen auf den Fußboden legten, wuschen wir erst das Blut vom Boden und von den Wänden, weil die Gefangenen geschlagen und gefoltert wurden. Nachts kamen dann die Wachleute und holten uns. Einer der Schichtleiter tat sich besonders hervor. Er war wirklich nicht wählerisch. Die Jüngeren, die Studentinnen, waren begehrter, aber es gab unter uns 37 Frauen auch Rentnerinnen. Ihm war es egal, wen er mitnahm. Nusreta Sivac fährt jeden Tag in die Stadt Sanski Most im Nordosten der Föderation Bosnien-Herzegowina zur Arbeit. Vor dem Krieg, bis 1992, war sie Richterin. Doch seit dem Friedensabkommen von Dayton 1995 gehört ihre Heimatstadt Prijedor zur Republika Srpska, dem serbischen Teil von Bosnien. Dort hat sie keine Chance mehr auf eine Stelle. Sivac ist Bosniakin und Muslima. Elegant, heller Trenchcoat, große Sonnenbrille, gepflegte Frisur. Wir Frauen haben nicht geredet über das, was nachts mit uns passierte. Aber jede wusste es. Wir schwiegen aus Angst. Wir befürchteten, dass sie uns belauschten. Jede einzelne Frau schwieg, weil sie dachte, es wäre so das Beste. Wir haben gar nichts gesagt. Sivac war 40, als im Mai 1992 serbische und bosnisch-serbische Truppen in die Stadt und die umliegenden Dörfer einfielen und mehr als 3000 Menschen verschleppten. In die Gebäude des damals stillgelegten Erzbergwerks Omarska, ganz in der Nähe. 37 von ihnen waren Frauen. Tagsüber verteilten sie im Restaurant dünne Suppe an die Gefangenen und machten den Abwasch. Nachts waren sie freiwillig. Einmal haben sie einen Gefangenen, der in Prijedor ein angesehener Mann gewesen war, gezwungen, draußen auf der Wiese eine Frau zu vergewaltigen. Später haben sie ihn umgebracht. Er wurde in einem der Massengräber gefunden. Die Frau auch. Das einzige Vergehen der Gefangenen: sie waren keine ethnischen Serben, sondern Bosniaken oder Kroaten. Politiker, Ärzte, Lehrer, Juristen, Professoren, die intellektuelle Elite wurde nach Omarska deportiert. Bis ein britischer Journalist das abgelegene Lager entdeckte und mit dem Roten Kreuz wiederkam. Da hatten sie die Frauen längst weggebracht, als habe es dort nie welche gegeben. Milan Simic, Radovan Stanković, Radislav Krstić, Mitar Vasiljević, Nusreta Sivac floh nach Kroatien. Mit einer Leidensgenossin sammelte sie Aussagen von Frauen und Namen von Tätern und reiste 1995 schließlich mit dem Material zum Internationalen Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien nach Den Haag, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Ihr ist es mit zu verdanken, dass Vergewaltigung im Krieg heute nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen eingestuft wird. It's time to act to end sexual violence in conflict. Time to act to bring those responsible to justice. Time to act to let governments know that enough is enough. Sexual violence in conflict has been called the world's oldest and least condemned crime. Sexuelle Gewalt wird als älteste Waffe und am wenigsten bestrafte Tat in Kriegen bezeichnet. Wir müssen die Entschuldigung zurückweisen, dass Vergewaltigung in Kriegszeiten nicht zu vermeiden ist. Man kann sie stoppen. Political will is growing. Governments, communities, activists and survivors are standing up to say enough is enough. Eine Videobotschaft von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zum Abschluss der Londoner Konferenz gegen Kriegsvergewaltigung im Juni 2014. Es ist nicht das erste Mal, dass die UN sich zu diesem Thema äußert. Bereits in der Resolution 1820 vom Juni 2008 forderte der UN-Sicherheitsrat einen sofortigen Stopp jeglicher sexueller Gewalt als Mittel zur Kriegsführung und erklärte Vergewaltigung zum Kriegsverbrechen. Beim ersten Vorstoß hatten die UN-Botschafter von Russland, China, Südafrika und Indonesien ihre Unterschrift noch verweigert und erklärt, Vergewaltigungen seien nun mal leider eine Begleiterscheinung von Kriegen. Boys will be boys. Dann änderten sie ihre Meinung und unterschrieben, dass Vergewaltigung im Krieg eine Gefahr darstelle für Frieden und Sicherheit. Let us work together to realize the great vision of a world free of sexual violence in conflict. Lasst uns zusammen den Weg gehen, die große Vision einer Welt zu verwirklichen, die frei ist von sexueller Gewalt im Krieg. Visionen, Worte, wenig Resonanz. Der Körper der Frau ist immer noch Teil des Schlachtfelds. Doch die Massenvergewaltigungen im Bosnienkrieg haben die öffentliche Aufmerksamkeit geschärft und große Empörung ausgelöst. Ein solches Verbrechen im zivilisierten Europa schien unvorstellbar. 20.000 Frauen, vielleicht 30.000, vielleicht 50.000? Die Schätzungen liegen weit auseinander. Tote kann man zählen, vergewaltigte Frauen nicht. Die darüber reden, sind nur wenige. Time to act, so that those who live in fear of sexual violence have a chance to feel safe. Time to act, to make your voice heard. Im April 2014 haben die Vereinten Nationen in 21 Staaten allein 34 Milizen und Soldatengruppen ausgemacht, die sexuelle Gewalt als zusätzliche Waffe nutzen. Jeweils 4 in Mali und Südsudan, 3 für die Zentralafrikanische Republik und den Kongo. In Syrien vergewaltigen Regierungssoldaten und Geheimdienste genauso wie Teile der bewaffneten Opposition. Und davor? Und danach? Niemand kennt die Zahl der vergewaltigten Frauen im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg, in den 70er Jahren in Bangladesch, in den 80er Jahren in El Salvador. Im Bürgerkrieg in Ruanda wurde geschätzt 250.000 Frauen vergewaltigt, ebenso viele im Kongo. Im ersten Quartal 2015 Tausende in Südsudan, in Nigeria, in Syrien. Ist Frauenvergewaltigen im Krieg so normal wie Schießen, wie Granaten werfen oder Bomben? Vergewaltigen ist nicht einfach. Es gibt einfache Methoden des Gewalts. Ne? Das kann man Waffen benutzen. Es gibt so viele Risiko und wir haben die Täter niemals geforscht. Also warum benutzen sie Vergewaltigen, wenn sie haben so viele andere Formen des Gewalts. Warum? Ist es der in Kämpfen entfesselte Mann, der seinen Trieben einfach freien Lauf lässt? Ist die Frau eine Trophäe für den Sieger? Oder steckt geostrategisches Kalkül dahinter? Die kanadische Wissenschaftlerin Elvan Isikoslu beschäftigt sich am Bonner Internationalen Zentrum für Konversion mit genau solchen Fragen. Das ist wie eine Strategie des Kriegs. No, das ist wie ein Waffen benutzt. Auf bosnischem Territorium wollten Serben und serbische Bosnier gemeinsam ein Großserbien errichten. Deshalb zogen sie in den Krieg. Die muslimischen Bosniaken sollten weichen. So, in Bosnien-Ruanden, wir haben es gesehen, dass sexuelle Gewalt hat dem Ziel von Krieg geholfen. Zum Beispiel, die Serbien wollten das Land eigentlich. Und sie wollten, dass die Bosnien, die Muslims, weg sein könnten. Da, sie haben natürlich die Männer und die Frauen getrennt. Und sie haben die Frauen wie die sexuelle Slavery, sagen wir, benutzt. Das ist eine Strategie von Krieg. Gleich zu Beginn der Kämpfe wurden Frauen in Schulen, Hotels, Privathäusern und Lagerhallen gefangen gehalten und massenhaft vergewaltigt. In einem verlassenen Motel, Café Sonja, etwa 12 Kilometer nördlich von Sarajevo, waren muslimische Frauen eingesperrt. Anfangs haben die Täter sich noch öffentlich gebrüstet mit den sexuellen Übergriffen, mit ihrer Potenz, mit ihrer Kaltblütigkeit. Da war noch nicht abzusehen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden könnten, dass ihre Brutalitäten bestraft würden. Ganz offen haben sie erzählt, wie es ablief, so wie der 21-jährige bosnisch-serbische Arbeiter Borislav Herak aus Sarajevo, dessen Geschichte im November 1992 in der New York Times nachzulesen war. Er selbst und andere serbische Milizen wurden dazu ermutigt, die Frauen zu vergewaltigen und sie dann an abgelegenen Plätzen zu ermorden. Die Begründung, die Gegend sollte von Muslimen gesäubert werden. Der Kommandant dieses Gefängnisses, ein ultranationaler serbischer Kämpfer namens Miro Vukovic, gehörte zur paramilitärischen Einheit des Politikers Vojislav Šešet. Er hatte für seine Kämpfer eine Art Vergewaltigungssystem eingerichtet und behauptet, Vergewaltigen sei gut für die Kampfmoral. Dobrodošli u julsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. Ein Fernsehprogramm in Bosnien befasst sich mit Fragen der Justiz. Einmal pro Monat, 25 Minuten lang. Im Sommer 2014 thematisierte eine Sendung die Folgen der Massenvergewaltigungen. Frauen reden, ihre Gesichter unkenntlich gemacht. Sie schämen sich. Die Täter treten nicht auf und sie schämen sich auch nicht. Etwas mehr als 30 Vergewaltiger sind bis Ende 2014 in Sarajevo verurteilt worden. Die Männer hüllen sich in Schweigen, schon lange. Genauer? Seit 1993, als noch während des Bosnienkriegs der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien eingerichtet wurde. Seitdem redet keiner mehr darüber. Auch das stille oder ausgesprochene Einverständnis der Kommandanten wurde fortan geleugnet. Die Hierarchie wirkt weiter. Niemand belastet die eigene Gruppe. Das Männerbündnis steht. Die Lager, in denen Frauen als Gefangene lebten, wurden schnell aufgelöst, als international bekannt wurde, was dort passierte. Zur gleichen Zeit trafen zahlreiche schwangere, vergewaltigte Frauen im kroatischen Zagreb ein, viele noch zeitig genug für eine Abtreibung. Wir haben viel gehört, also mündlich, dass eine Strategie war, die Bosnien Blut sauber zu machen, und weil die Kultur und Ethnizität passt von Männern zu Kind. So, Mutter kann Muslim sein, aber wenn Vater Serbien ist, dann das Kind wird Serbien auch. Und eine Strategie war, diese Frauen schwanger zu machen, und die Kinder können dann Serbien sein, und dann so dieses Ethnizität, das werde sauber, sozusagen. Ungeliebte Kinder, männliche Machtgelüste, Hauptsache weg mit den Muslimen, auf welchem Weg auch immer. Mehr als 90% der vergewaltigten Frauen im Bosnienkrieg waren muslimisch. Die Mehrzahl der Täter bosnische Serben. Aber auch andere Kriegsführende haben vergewaltigt. Keine Frau war sicher. Dobar dan. Milena wohnt im Norden Bosniens, in der heutigen Republika Srpska, nahe der Grenze zu Kroatien. Eine schmale kleine Frau in Jeans und schwarzem Oberteil. Die dunklen Haare trägt sie nach hinten zusammengebunden. Sie lebt bei ihrem Sohn und der Schwiegertochter. Spitzendeckchen auf Tisch und Sofa, Puppen auf dem Schrank, rote Herzen an der Wand. Milena ist Serbin. Ihr Dorf wurde im Mai 1992 von der kroatischen Armee überfallen, ihr Mann ermordet, wie viele andere Männer des Dorfes. Da waren ihre drei Kinder noch klein. Die Soldaten hielten etwa 300 Frauen und Kinder in den Häusern wie Gefangene. Sie nahmen uns mit, Mädchen und alte Frauen von 70 Jahren. Sie vergewaltigten Kinder, die erst 10 Jahre alt waren, oder 15 oder 17. Sie brachten jeweils 4 oder 5 Frauen in einem Lieferwagen ins Nachbardorf, in ein Haus, in eine Mansarde, in eine Scheune, jede in einen anderen Raum. Jede Nacht holten sie andere Frauen, manche auch mehrmals. Frauen und Mädchen. Vođene su na tavan, vođene su u kući gore na tavan, u štali na tavan. Die gesamte Ethnie sollte gedemütigt werden. In diesem Fall die Serben. Die Täter waren Kroaten. Einmal haben sie mich und 2 andere Frauen in der Nacht geholt. Sie stießen uns mit ihren Gewehren nach draußen. Meine Schwester holten sie aus einem anderen Haus. Ich kannte die 5 Männer, die mich vergewaltigt haben. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Wie viele mich insgesamt vergewaltigt haben, weiß ich gar nicht. Der Hof war voller Soldaten. Es war wie ein Checkpoint. Sie kamen einzeln in den Raum. Einer ging, der nächste kam rein. Einer ging, einer kam. Sie rochen nach Alkohol und benahmen sich nicht wie normale Menschen. Sie schrien, grölten und schossen. Am Morgen lag ich im Blut. Meine Kleidung war völlig zerrissen. Ich konnte nicht mehr gehen. Ein Küken kann größere Schritte machen, als ich damals machen konnte. Milena fällt es immer noch schwer, die Geschichte zu erzählen. Sie ist erregt, steht auf und misst ihren Blutdruck. Viel zu hoch. Seit damals nimmt sie regelmäßig Medikamente. Eine Vergewaltigung ist nicht vorbei, wenn sie vorbei ist. Wir wurden auf so vielfältige Weise erniedrigt. Es ist schon hart, darüber zu sprechen. Sie sagten, sie würden uns die Bäuche aufschneiden und Katzen reinstecken und uns wieder zunähen. Ich trage das mein ganzes Leben mit mir herum und kämpfe dagegen an. Ich bin krank und gedemütigt. Ich bin niemand und nichts geworden. Milena würde so gern mehr beitragen zum Familieneinkommen als ihre winzige Rente. Wenn sie nur ein Schwein hätte, sagt sie, aber ihr fehlt das Geld, um eines zu kaufen. Sie hat vor dem Gericht in Sarajevo ausgesagt gegen die Männer, die sie vergewaltigt haben. Das Traurige ist, dass unsere Nachbarn uns vergewaltigt haben. Männer, die wir persönlich kannten. Bis dahin haben wir zusammengearbeitet. Alles ging gut. Bis dahin. Sarajevo liegt wunderbar eingebettet in einem weiten Tal. Geborgen, aber leicht zu belagern. Von den bewaldeten Hügeln rundum hatten Scharfschützen geschossen und Granaten geworfen. Noch heute sieht man Löcher in den Fassaden. This is instruction guide and then icons for all crimes. For example, mass grave, common grave, individual grave, place of detention, the concentration camp. So here is rape. Mirsad Tokacer leitet das Research and Documentation Center, das versteckt in Sarajevos Innenstadt liegt. Finanziert von norwegischem Geld. Tokacer ist ein nervöser, schmaler Mann, der beweisen möchte, dass an den Bosniaken ein militärisch organisierter Genozid, ein Völkermord verübt wurde. Spätestens bei den Massakern von Srebrenica am Ende des Krieges. Er hat einen digitalen Atlas erstellt mit genauer Markierung von Massentötungen und Massenvergewaltigungen. Die Vergewaltigungen fingen sofort an, im April 92. Und sie korrespondierten völlig mit den Tötungen. Vergewaltigung und Tötung kamen zusammen vor. Das alles passierte in diesem Land, mit Ausnahme von Srebrenica, in den 4 Monaten von 1992. Massiv. Die Mehrzahl der Menschen wurde zwischen April und August getötet. Die Mehrzahl der Frauen wurde in dieser Zeit vergewaltigt. Tokarczuk fand heraus, dass die Gräuel genau in den Gegenden stattfanden, die für die Serben von strategischer Bedeutung waren. Die bosnische Bevölkerung sollte entfernt werden, vor allem aus dem Teil, der eine Grenze zu Serbien hat. Das war geplant. Die Drina ist der größte Fluss und eine natürliche Grenze. 400 Kilometer Grenze zwischen Bosnien und Serbien. Ein Drittel aller Kriegsverbrechen passierte hier, in Ostbosnien. Ein Drittel der Bevölkerung wurde umgebracht, in diesem Gebiet entlang der Drina. Heute gilt der Fluss als größtes Massengrab des Landes. Bei Reparaturarbeiten an einem Stauwerk fanden Arbeiter unzählige Menschenknochen. Breite Korridore verbinden jetzt die einst verstreut liegenden serbischen Teile Bosniens miteinander. Die 1992 von Radovan Karadzic gegründete Republika Srpska nimmt inzwischen etwa die Hälfte Bosniens ein. Rape is not isolated incident. Vergewaltigung ist kein isoliertes Ereignis. Es war geplant, gut geplant und ausgeführt. Und es ist nicht, wie wir es sagen, die Befriedigung sexueller Bedürfnisse von Soldaten. Es ist sexueller Ausdruck von Aggression. Aber warum Vergewaltigung, ist meine Frage. Wir sehen in Sierra Leone zum Beispiel, dass Vergewaltigung war eine Form, eine Gruppe zu machen. Die Soldaten waren Rebellen. Sie haben Leute so kidnappt, genommen eigentlich. Und wenn man keine Ideologie hat, sie haben nichts, eine Gruppe zusammenzuhalten. Eine Theorie sagt, dass Vergewaltigung ist eine Form, weil dann alle sind schuldig. Und alle fühlen, okay, ich bin in einer Gruppe, wir haben so schlechte Sachen gemacht und das macht uns stark zusammen. That's a command responsibility. Es liegt in der Verantwortung des Kommandanten. Selbst wenn er es in dem Moment nicht mitbekommt, sondern erst später, kann er ermitteln und Soldaten ins Gefängnis schicken, weil es vom internationalen Gesetz verboten ist. Es gibt keinen einzigen Fall in 4 Jahren Krieg, wogegen einen Soldaten, einen Untergeordneten oder einen hochrangigen Kommandanten ermittelt wurde. Gegen niemanden. Wir haben kein Papier, wo man sieht, dass ja, die Soldaten müssen die Frauen vergewaltigen. Es gibt kein. Aber wir haben auch viele, viele Geschichten von Frauen. Manche Frauen haben es gesagt, dass Soldaten, sie konnten nicht vergewaltigen. Und sie haben gesagt, bitte sag das, ich habe sie vergewaltigt. Weil ich kann nicht, aber ich muss. Also wir haben gehört, dass das war. Es gibt einen Druck, das zu benutzen wie eine Form des Kriegs oder Gewalt. Das bestätigt auch die bosnische Psychiaterin und Traumatherapeutin Amra Delic aus Sarajevo. Some women reported that. Besonders die Frauen, die mehrfache Vergewaltigungen mit vielen Tätern überlebt haben, berichteten, dass manche Täter gar nicht in der Lage waren, sie zu vergewaltigen. Sie wollten, aber sie konnten nicht. Einige wurden dann noch gewalttätiger und brutaler. Sie benutzten Werkzeuge, sie bedrohten die Frauen mit Waffen und verprügelten sie. Als wäre es deren Schuld, dass sie die Vergewaltigung nicht zustande brachten. That it was the fault of that women, why they cannot perform that. 2011 und 2012 leitete Amra Delic eine Studie mit Frauen, die die Torturen überlebt hatten. There are many reports. Viele Berichte sprechen davon, dass die Vergewaltigungen eine Kriegswaffe waren. und meine Patientinnen bestätigen, dass die Taten systematisch passierten und oft angeordnet wurden. Es ist bekannt, dass viele Vergewaltigungen Massenvergewaltigungen waren, öffentlich, auf der Straße, in Nachbarschaften, wo die Nachbarn, die Familie, der Ehemann, die Verwandten sehen konnten, wie eine Frau vergewaltigt wurde. Der Report sagt, die Strategie diente dazu, in der ethnischen Gruppe Angst zu verbreiten, damit sie flüchtete. Vergewaltigung als Werkzeug für ethnische Säuberung. Tool of ethnic cleansing. In muslimisch-patriarchalen Gesellschaften ist die Frau für die Ehre des Mannes zuständig. An ihrem Verhalten wird er gemessen. Ehemänner behaupteten, sie hätten jetzt Probleme mit ihrem sexuellen Leben. Sie haben die vergewaltigten Frauen beschimpft. Sie haben gesagt, sie wären eifersüchtig wegen der Erfahrung, die die Frauen gemacht hätten, die sie doch gar nicht wollten. Eifersüchtig, dass sie den Chetniks gehört hätten. Manche Ehemänner sehen Frauen als ihren Besitz an. Sie konnten nicht ertragen, dass ihre Frauen anderen Männern gehört hatten. They couldn't stand that they belonged to someone else. Viele Ehemänner ließen sich scheiden. So haben die Täter ein zweites Mal gewonnen. Sie zerstörten Frauen psychisch und physisch. Viele konnten nach den Vergewaltigungen keine Kinder mehr bekommen und leiden vermehrt an Gebärmutterhalskrebs. Sie zerstörten die Familien und damit auch die Dorfgemeinschaften. Ja, bitte, wir machen wieder so tun. Viele Frauen haben sich Unterstützung geholt bei internationalen Hilfsorganisationen wie Medica Mondiale in Zenica oder Snagajene und Vivejene in Tuzla. Manche treffen sich regelmäßig in Opferorganisationen wie Nashglas, unsere Stimme, in Tuzla. In der Handarbeitsgruppe sitzen etwa 15 Frauen zusammen, manche in weiten Röcken, andere in modernen Hosen, fast alle mit Kurzhaarschnitt, alte und jüngere, eine mit Kopftuch. Sie stricken Socken, Jacken, häkeln glitzernde Schals, sticken Decken. Damit verdienen sie ein bisschen Geld. Witze machen die Runde. Das Haus ist ein Bildungszentrum für Frauen. Nicht alle, die hier mitmachen, sind misshandelt worden, aber viele. Sie haben ihr Zuhause verloren, ihre Gesundheit und ihren Selbstwert. Ihr Leben ist zweigeteilt, in vor und nach dem Krieg. Meiner Meinung nach ist systematische Vergewaltigung, wie sie im Krieg in Bosnien-Herzegowina praktiziert wurde, das schwerste Verbrechen hier. Denn bei Tötungen dauert das Leiden nur eine Sekunde oder nur einen Augenschlag lang. Dann ist das Leiden vorbei. Aber mit den vergewaltigten Frauen und Männern ist das anders. Goran Cimic ist Direktor der Transitional Justice Association in Sarajevo. Die Vereinigung versucht, gesellschaftliche Prozesse in Gang zu setzen, um eine bessere Integration der Frauen zu ermöglichen. Wenn man bedenkt, dass junge 12-jährige Mädchen vergewaltigt wurden, dann kann man sich vorstellen, wie schwer es für sie ist, damit 50, 60, 70 Jahre zu leben. Es ist nicht nur Scham, sondern oft auch die Tatsache, dass viele nicht mehr die Möglichkeit haben, Kinder aufzuziehen und in einer normalen Familie zu leben. Ganz zu schweigen von dem Problem, dass sie das Kind ihres Vergewaltigers ausgetragen haben und dann versuchen, eine Familie zu gründen. And you are trying to establish the family and something like that. Ethnologische Forschungen zeigen, dass es vergewaltigungslastige und vergewaltigungsarme Kulturen gibt. Vergewaltigungsarm seien Gesellschaften, in denen Frauen einen respektablen Status genießen, in denen Weiblichkeit hoch angesehen ist und die Geschlechterdifferenz nicht dramatisiert und inszeniert wird, schreibt die Militärsoziologin Ruth Seifert. So hört man im Israel-Palästina-Konflikt zwar von israelischen Gräueltaten, aber nicht von Vergewaltigungen. In Ruanda dagegen wurden massenhaft Frauen erst vergewaltigt und danach getötet. Im Rahmen des Forschungsprojekts Psychobiologie menschlicher Gewalt und Tötungsbereitschaft der Universität in Konstanz wurden kongolesische Soldaten befragt. Einer antwortete: Wenn uns eine Frau über den Weg lief, haben wir sie vergewaltigt. Männer haben wir geschlagen. Nach einem Kampf töteten wir alle, nur hübsche Frauen nicht, die nahmen wir mit. Wenn sie sich gewehrt haben, mussten sie bestraft werden. Kämpfen ist alles im Leben eines Mannes. Dieser Durst sitzt tief in mir. Soldaten verfeindeter Gruppen im Kongo vergewaltigten aus anderen Motiven als die bosnischen, sagt Elvan Isikoslu vom Bonner Internationalen Zentrum für Konversion. Das hat mehr zu tun mit einem Gefühl, die Männer haben das verdient. Ich habe so viel Gewalt oder gekriegt, aber ich bekomme kein Geld. Mit Geld kann ich zu Hause gehen, meiner Frau zum Beispiel etwas geben oder sie kann draußen gehen und die einkaufen machen oder so. Und dann meine Frau wird mit mir schlafen. Also das ist ein ökonomischer Kontrakt zwischen Männern und Frauen. Wenn sie kein Geld bekommen, Frauen sagen, nein, du hast nichts gebracht. So, dann ich nehme eine Frau und ich mache, was ich will. Ich habe das verdient, ich möchte Sex haben. Das hat mehr zu tun mit Lust oder Bedürfnis von Sex. Die Stimme des Muizin scheppert aus dem Lautsprecher einer Moschee in der bosnischen Stadt Tuzla. Enisa ist ins Haus der deutsch-bosnischen Hilfsorganisation Snaga Djene gekommen. Eine unauffällige, ernst blickende Frau, schulterlange braune Haare, völlig abgekaute Fingernägel. Sie war 15, fast noch ein Kind, als Soldaten der bosnisch-serbischen Armee sie und zwei andere Mädchen in ein Wohnhaus verschleppten. Einer war ein ehemaliger Nachbar. Peja geht mit mir ins Badezimmer. Ich soll duschen. Noch nie habe ich mich vor einem Fremden ausgezogen und unter seinen Blicken geduscht. Er hat mich die ganze Zeit angestarrt. Dann will ich mich anziehen, aber er sagt nein, nimmt meine Hand und wirft mich aufs Sofa. Ich habe geschrien. Da holt er seine Pistole und setzt sie mir an die Schläfe und droht mich zu erschießen, falls ich mich wehre. Das hat bis tief in die Nacht hinein gedauert. Ich weiß nicht, was er alles gemacht hat. Es ist meine erste intime Erfahrung. Dann kommt der zweite Soldat, dann der dritte und der vierte und der fünfte. Ich kann nicht mehr weinen und kaum noch atmen. Sie binden meine Hände am Bett fest und irgendwann werde ich ohnmächtig. Zu Hause verfolgt Enisa zwei ihrer Peiniger auf Facebook. Einer lebt jetzt in Serbien und hat zwei kleine Kinder, sagt sie. Enisa hat vor Gericht ausgesagt, aber die beiden anderen Mädchen sind damals aus Bosnien geflohen und nicht wieder zurückgekehrt. So hat sie niemanden, der ihre Geschichte bezeugen kann. Ihre Vergewaltiger bleiben also unbehelligt. Ich denke, dass die Verbrecher sich schämen müssten, nicht die vergewaltigten Frauen. Aber unsere Kultur ist so beschaffen, dass die Frauen sich schämen und nicht die Verbrecher. Wenn man nicht darüber redet, schützt man sie. Die Massenvergewaltigungen in Bosnien haben nicht nur in Europa Empörung ausgelöst. Damals haben sich sogar ägyptische islamische Gelehrte Gedanken gemacht, wie den jungen Mädchen zu helfen sei, die bei der Vergewaltigung noch Jungfrau waren. Ihr Vorschlag? Den Betroffenen ein künstliches Jungfernhäutchen einzusetzen. Es gibt auch Männer, die vergewaltigt waren. Es gibt viel Vergewaltigung gegen Männer, aber die nennen das Torture, Folter, nicht Vergewaltigung. Deswegen, wir wissen nicht so viel darüber. Since I was working in the Department for Psychiatry at the University Clinical Center, I used to have male patients. Als ich im Department für Psychiatrie im klinischen Zentrum der Universität arbeitete, da hatte ich männliche Patienten, die als Soldaten oder Zivilisten in Konzentrationslagern eingesperrt waren. Jetzt planen wir ein Programm für 7 sexuell missbrauchte Männer, die sich bei Snaga Djene gemeldet haben. Wir wissen, dass es für Frauen hart ist, darüber zu reden. Aber Studien sagen, für Männer sei es noch schwieriger. Sexuelle Übergriffe auf Männer waren oft sehr brutal. Victims of sexual violence, these were really brutal. Details werden hier bewusst nicht wiedergegeben. Sie zeigen aber, mit welchem Hass manche Milizionäre vorgingen, um ihr Ziel, Großserbien, zu erreichen. Auch solche Verbrechen werden inzwischen vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet. Er verurteilte einen bosnisch-serbischen Paramilitär nicht nur wegen der Morde, die er begangen hatte, sondern explizit auch wegen sexueller Verstümmelung eines Mannes. Der Täter hatte sich gleich nach Auflösung der Lager in Bosnien nach Deutschland abgesetzt und war auf der Straße erkannt und angezeigt worden. Well, good morning, everybody. Angelina Jolie and I are delighted to welcome you to the Global Summit to End Sexual Violence in Conflict. Der damalige britische Außenminister William Hague hatte im Juni 2014 zur internationalen Konferenz gegen Kriegsvergewaltigung nach London eingeladen. Es kamen Politiker, Diplomaten, Frauenrechtlerinnen, Juristen, Psychologen, Militärs, Menschenrechtsaktivisten und Frauen, die in Kriegen vergewaltigt worden waren. Insgesamt mehr als 1000 Personen aus fast 130 Nationen. Wir werden die Länder bitten, ihre Gesetze zu verschärfen, sodass es keine sicheren Häfen gibt für die Verantwortlichen der sexuellen Kriegsgewalt. Ich freue mich, heute Morgen verkünden zu können, dass das Vereinigte Königreich weitere 6 Millionen Pfund zusagt, um Überlebende von sexueller Kriegsgewalt zu unterstützen. Weitere 6 Millionen Pfund, damit sie ihr Leben neu aufbauen und ihre Kommunen. Wir wollen das Stigma von den Überlebenden auf die Täter dieser Verbrechen übertragen, sodass sie und nicht die unschuldigen Opfer das Stigma tragen. Wir möchten Männer ermutigen, offen darüber zu reden, mit uns darin übereinzustimmen, dass nur ein schwacher, unzulänglicher Mann Frauen vergewaltigt. Absichtserklärungen. Doch wo ansetzen? Bei den Motiven der Täter? Bei der traurigen Tatsache, dass die meisten völlig ungeschoren davonkommen? Wegen der Kriegsvergewaltigungen in Bosnien sind bislang nur etwa 60 Täter verurteilt worden. In Den Haag und Sarajevo zusammengenommen. Davon 28 vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Täterfotos zeigen Männer mit mürrischen, verschlossenen Gesichtern und sehr schmalen Lippen. Wenn man sich die Täter anschaut oder ihre Taten aufdeckt, akzeptieren sie erst einmal gar nicht, dass das, was sie getan haben, falsch war. Ich kenne nur einen Fall, wo ein Täter sein Bedauern ausgedrückt hat. Aber ich glaube nicht mal, dass es ehrlich gemeint war. Ich glaube, das war Teil eines Handels mit dem Staatsanwalt, um seine Strafe zu reduzieren. Es ist nur Teil des Spiels. Und ich glaube nicht, dass sich irgendwer schämt für das, was er getan hat. Er schämt sich vielleicht, weil er nicht mehr getan hat, weil er den Feinden nicht noch mehr Leiden zugefügt hat. Wir arbeiten und forschen nur mit den Frauen, die vergewaltigt sind, eine Präventionsstrategie zu finden. Andersrum, ne? Wir müssen mit dem Täter auch, und nicht nur die Täter, aber die Strukturen, wir müssen das verstanden. Was ist mit diesen Strukturen? Warum sind die Täter, können sie das machen ohne Konsequenz? Erst in den letzten Jahren wendet sich die Forschung den Tätern zu. Im Frühjahr 2015 legte die norwegische Sozialpsychologin Inge Schelsbeck vom Peace Research Institute Oslo erste Ergebnisse vor. Sie hat 9 vom Internationalen Gerichtshof wegen Vergewaltigung verurteilte Männer genauer unter die Lupe genommen. Ihre Geschichten, die Aussagen ihrer Verteidiger, der Richter und der Opfer. 32 Frauen und 5 Männer. Schelsbeck deckte 3 Typen auf. Die erste Gruppe, im militärischen Rang höher stehende. Sie gaben vor, sich gegenüber den Frauen geradezu ritterlich verhalten zu haben. Sie hätten sie zu sich genommen, statt sie anderen auszuliefern. Sie hätten sich von den Frauen und Mädchen verführen lassen. Es seien Liebesbeziehungen gewesen. Täter, bei denen sexuelle Lust im Spiel ist, während sie vergewaltigen, denken von sich, wie normale Männer gehandelt zu haben. Die zweite Gruppe, Opportunisten, Lagerwächter. Einfache Polizisten, Milizionäre vom Dorf. Sie nutzten die Gunst der Stunde, waren nicht wählerisch und empfanden Vergnügen daran, wehrlose Frauen zu quälen und ihre Macht auszuspielen. Die Hierarchie hielten sie genau ein. Schichtleiter zuerst. Fazit: Täter, die brutale Vergewaltigungen als Spaß ansahen und nicht Teil des Militärs waren, wurden auch von Soldaten als sadistisch angesehen und häufiger isoliert. Die dritte Gruppe, vom Rang unabhängige Täter. Sie haben Reue gezeigt und sich entschuldigt. Die Entschuldigungen minderten das Strafmaß deutlich. Vielleicht dienten sie auch genau diesem Zweck. Fazit? Täter, die sich entschuldigten, berichteten quasi von einer anderen Identität, als wäre nicht sie es gewesen, die das getan hatten, als seien ihre Taten nur der Situation geschuldet. Wir haben auch gesehen, dass als die internationale Community mehr Interesse hat in dieses Krieg, am Ende des Kriegs, Vergewaltigung ist viel weniger als am Beginn des Kriegs. Und wir glauben, das hat was zu tun mit vieler internationaler Aufmerksamkeit auf dieses Krieg und dieser Typen von Gewalt. Die Leute haben so überredet, so wir sehen das und das war nicht gut für die Bosnien-Serben. Es war nicht gut, aber es stoppte sie auch nicht. Obwohl die Vereinten Nationen in Bosnien bereits im Frühjahr 1993 verschiedene entmilitarisierte Schutzzonen für die Bevölkerung eingerichtet hatten, stürmte die bosnisch-serbische Armee unter ihrem Kommandanten Ratko Mladic zwei Jahre später das Städtchen Srebrenica. Den Einwohnern, in der Mehrzahl muslimische Bosniaken, die sich aus den umliegenden Bergdörfern hierher geflüchtet hatten, nutzte es wenig, dass Srebrenica unter UN-Schutz stand. Auch Azra musste aus der Schutzzone Srebrenica fliehen. Zwei Jahre hatte sie dort mit ihrer kleinen Familie gelebt, nachdem sie vorher aus ihrem idyllisch gelegenen Dorf in den Bergen vertrieben worden war. Ein Dorf, nur über einen langen Waldweg zu erreichen. In Srebrenica lebten sie auf einem Dachboden und bekamen noch eine Tochter. Sie war 4 Wochen alt, als Azra vom Mladics Truppen um ihr Leben rennen musste. Ihren Mann sah sie nie wieder. Mehr als 8000 muslimische Männer wurden binnen weniger Tage ermordet. Das Massaker bewertete der Internationale Strafgerichtshof in mehreren Urteilen als Genozid, Völkermord. Pomogla mi od muža jedna rodica. Eine Cousine meines Mannes hat meinen Sohn gegriffen, ich meine Tochter. Wir sind nach Potočari gelaufen. Tote lagen am Straßenrand, Menschen ohne Arme und Beine. Von den Bergen wurden wir mit Maschinengewehren beschossen. Flugzeuge warfen Granaten auf uns. Wir waren wie auf einem Präsentierteller. Nachmittags sind wir in Potočari angekommen. Vor der alten Batteriefabrik, wo die UN-Soldaten stationiert waren, haben wir im Gras gesessen. Die bosnisch-serbischen Soldaten waren mit den UN-Soldaten zusammen. Ein Tschetnik hat sein Feuerzeug an die Mähne eines angebundenen Pferdes gehalten. Es verbrannte. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Azra sitzt auf dem Sofa ihres hübschen Wohnzimmers und klammert sich, während sie erzählt, fest an ihre Freundin. Sie hat mit ihren jetzt erwachsenen Kindern darüber gesprochen, was damals passiert ist. Die waren ja dabei, sagt sie. Der Junge war schon 5. Dann ist einer der Chetniks gekommen und hat gesagt, du und du, ihr kommt raus, auch zu mir, du Frau mit den 2 Kindern. Ich bin rausgegangen. Da standen ein Übersetzer und 2 holländische Soldaten, die hatten nachts zusammen mit den Chetniks gefeiert, weil Srebrenica gefallen war. Azra weiß nicht, wie er aussah, ihr Vergewaltiger. Ob einer oder mehrere. Ob von Mladics Armee oder von der UN-Schutztruppe. Meine Tochter hatte 3 Tage nichts gegessen. Ich hoffte, dass sie mir Milch geben würden. Ich habe nichts bekommen. Stattdessen haben sie mich in ein Zelt hinter der Fabrik gebracht. Da sollte ich warten, bis sie mir etwas bringen würden. Es war heiß und stickig. Ich wartete, bis es dunkel wurde. Dann wurde plötzlich der Reißverschluss aufgezogen. Ich dachte, es kommt Essen. Ich bin aufgestanden, aber eine Hand hat mich auf den Boden gestoßen. Ich war so schwach, ich bin einfach umgefallen. Die Kinder waren bei mir. Ich kann mich an nichts erinnern. Azra könnte nie wieder in ihrem Dorf leben oder einen Waldweg gehen wie früher. Jeder harmlose Jäger, und davon gibt es viele in Bosnien, versetzt sie in Panik. Das Weinen meines Sohnes hat mich geweckt. Er rief, Mama, steh auf, aber ich hatte keine Kraft. Er hat an meine Hose gezerrt, damit ich endlich aufstehe. Ich konnte nicht. Dann habe ich erst gesehen, dass meine Bluse zerrissen war und die dunkelblaue Hose, die ich von meinem Mann hatte, war voll Blut. Vor dem Zelt bin ich dann gleich wieder in Ohnmacht gefallen. Dann bin ich in einer Ambulanz wieder aufgewacht. Als anerkanntes Opfer eines Kriegsverbrechens bekommt Azra eine Rente. Die holt sie am gleichen Tag von der Bank ab wie die Kriegsveteranen ihre Veteranenrente. Alle stehen in einer Schlange. Manchmal gibt es hämische Bemerkungen, da kommen die Gefickten, sogar von weiblichen Bankangestellten. Für 500 Mark im Monat hätte ich auch mal die Beine breit gemacht. Die Batteriefabrik, die im Krieg als Stützpunkt der UN-Soldaten gedient hatte, ist heute Teil der Gedenkstätte Potocari. Weiße Stelen, soweit das Auge reicht. Mehr als 6000. Sie tragen die Namen der ermordeten Männer und Frauen von Srebrenica. Jedes Jahr am 11. Juli werden hier weitere Überreste von Toten aus Massengräbern beigesetzt. Vor zwei Jahren hat die UN Druck auf die bosnische Regierung gemacht, dass sie Opfer von Kriegsvergewaltigungen unterstützen müsse. Es gibt ein Team von Leuten, die ein Rehabilitationsprogramm ausarbeiten. Aber ich war schockiert, als ich hörte, dass sie dafür 3 Jahre brauchen. Wir haben erfahrene Leute, die schon 20 Jahre daran arbeiten. Die würden vielleicht 3 Tage brauchen. Srebrenica gehört jetzt zur Republika Srpska. Die serbische Strategie der Vertreibung ist weitgehend aufgegangen. Sie haben die Gebiete, die sie wollten. Nach dem Krieg gab es öffentliche Gelder für bosnische Rückkehrer, auch aus Deutschland. Damit sollten sie ihre zerstörten Häuser wieder aufbauen. Das Geld bekamen sie nur, wenn sie ihr Haus dort wieder aufbauten, wo das alte gestanden hatte. Ganz dumm. Die Leute leben nebeneinander. Das ist mein Täter ist neben mir, meinen Nachbarn. Das kann nicht sein. Und dann, wie kann man ein normales Leben haben? Mein Täter ist da. Und ich kann nicht raus von meinem Haus gehen. Auch Prijedor gehört seit dem Friedensvertrag von Dayton zur Republika Srpska. Die meisten Bosniaken sind vertrieben oder tot. Doch einige Frauen wollten sich nicht unterkriegen lassen und sind Jahre später ganz bewusst zurückgekehrt. Die ehemalige Richterin Nusreta Sivac ist eine von ihnen. Seit 2002 lebt sie wieder in ihrem Haus in Prijedor. Kurz nach ihrem Einzug stand in großen Lettern an die Hauswand geschmiert Omarska. Der Name des Lagers, in dem bosnisch-serbische Milizen und Wachleute 1992 Verhöre durchgeführt, Gefangene getötet und Frauen vergewaltigt haben. Ein paar habe ich auf der Straße gesehen. Auch 2 oder 3, die verurteilt und nach Absitzen von 2/3 ihrer Strafe wieder freigelassen wurden. Erst kürzlich ist mir einer von denen begegnet. Ihre Vergewaltiger waren bis jetzt nicht dabei. Wie kann man wieder eine Kultur, dieses soziale Kapital, sagen wir auf Englisch, ja, wie kann man das wieder aufbauen? Das geht nicht. Und wir sehen das auch heute. Es gibt keinen. Es gibt immer noch Hass. Sie sind nicht zusammen, nicht integriert. Nach Bosnien gibt es Darfur und viele andere Orte. Jetzt Kenia, Irak, Syrien. Es ist Teil jedes Krieges. Die Frage ist, was können wir als globale Gesellschaft tun, um das zu verhindern? Wie können wir Bewusstheit schaffen? Wie können wir Soldaten erziehen? Womit können wir beginnen, um es zu verhindern? United Nations High Commissioner for Refugees Special Envoy Angelina Jolie. Die Londoner Konferenz gegen sexuelle Gewalt in Kriegen war glamourös. Millionen Pfund, Dollars und Euros sollen an verschiedene Projekte verteilt werden. An die Opfer, aber auch zur Schulung von Militärs in aller Welt. Ihnen soll klar gemacht werden, dass sie nicht länger einfach davonkommen, wenn sie Frauen vergewaltigen. The number of convictions for war zone sexual rape is pitifully small. Die Zahl der Bestrafungen von sexueller Kriegsgewalt ist so erbärmlich klein, weil Beweise fehlen, trotz der Zeugenaussagen von mutigen Überlebenden. Das ist eine nicht zu tolerierende Situation. Deshalb steht im Herzen unserer Kampagne der Ruf nach einem Ende der Straflosigkeit. Die Täter müssen wissen, dass auch im Krieg Beweise gesammelt und gegen sie verwendet werden. Sie müssen wissen, dass es nach Friedensverhandlungen keine Amnestie für Vergewaltiger gibt. Erst seit dem Bosnienkrieg stehen Kriegsvergewaltigungen unter Strafe. Bei den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie noch kein Thema. Die UN-Resolution 1820 fordert, dass auch verantwortliche Politiker und Militärs zur Rechenschaft gezogen werden. Doch oft fehlen hinreichende Beweise für eine Verurteilung. Ich könnte kein Urteil fällen, weil es keine Strafe gibt, die die Würde und den Stolz des Täters so bricht, dass er sich so erniedrigt fühlt wie ich. Man sollte ihm alles nehmen, was einen Menschen ausmacht. Unabhängig von ihrer Nationalität, egal ob Serbe, Bosniake oder Kroate oder welche Ethnie auch immer, ich bin dafür, dass alle Täter bestraft werden. Die Serben sind verantwortlich dafür, was sie getan haben, die Bosniaken und die Kroaten für das, was sie getan haben. Ich mache da keine Unterschiede. Ich würde versuchen, objektiv zu bleiben, innerhalb des Gesetzes. Aber als Frau kämpfe ich mit meinen Gefühlen. Gerade als Richterin darf ich diese Gefühle nicht vermischen. Leider verhängt Den Haag keine Todesstrafe, nur lebenslänglich. Das hat noch niemand bekommen, soweit ich weiß. Ich würde den Tätern die härtestmögliche Strafe geben, aber dann gibt es natürlich die Berufungen. Ich weiß nicht, wie es enden würde. Ich würde versuchen, professionell zu bleiben, unabhängig von meinen Gefühlen und Gedanken. Jede Nacht haben sie andere geholt. Vergewaltigung als Kriegsstrategie. Ein Feature von Mechthild Müser. Es sprachen Helene Grass, Claudia Urbscheid-Minges, Sabrina Nuak, Jeka Preck-Savetz, Torben Kessler, Thomas Lang, Bernd Rehäuser und Daniela Wutte. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Pia Friede. Regie Uta Reitz. Redaktion Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2015.